Hallo Fritz, erzähl du mir doch mal zuerst, woher denn diese Sorgs gekommen sind, deine Vorfahren, und ungefähr wann. Vielleicht auch noch erwähnen die Merz von deiner Mutter. Was kannst du mir dazu sagen? Ja, also was ich weiß, sind die Sorgs von der Hinterpfalz, von Kohlweiler über die Donau und bei Wien vorbei dann in dieses Siedlungsgebiet Baczka ausgewandert. Im Und Auftrag des ja, war schon Kaiser, ich weiß nicht, Ludwig dem Zweiten, also einem Sohn von der Frau, mit der, von der, na, von der Maria Theresia, nicht? Und da sind wir dann, meine Vorfahren sind dann eben dort lange geblieben, vielleicht etwa 50 Jahre oder so, bis dann vier Brüder, eben, die Familie war ja groß, mussten also sich neu umsehen, wo sie Land kriegen und sind dann in Sürmien gelandet. Das ist ein Landstrich zwischen Donau und der Save. Dabei war Belgrad sozusagen die östlichste Stadt dieses Bereiches. Und dort hat man dann neu gesiedelt und es waren dann vier Brüder, Sorg, die in dem Dorf Bečmen, das auch mit serbischer Bevölkerung schon besiedelt war, niedergelassen hat und dort eben Land ankaufen konnte. Und diese Brüder sind wie viele Generationen zurück? Wann war dann Ja, das ungefähr? die Auswanderung war im 18. Jahrhundert zwischen 1780 um 1780 rum, Die gewesen, erste aus der Pfalz. die erste aus der, nein, die Leute, an denen, wo wir angehört haben, nicht? Eine Ansiedlung gab es schon im Banat, die war schon rund 60 Jahre früher, denn in der Zwischenzeit war natürlich auch Krieg, den Österreich mit, was weiß ich, mit den Ungarn oder mit den Türken oder nein, die Türken waren da schon erledigt. Also die Belagerung Wiens war da schon erledigt, nicht? Und weißt du auch etwas von der Seite deiner Mutter? Soviel ich weiß, hießen die ja Merz. Woher kamen Ja, die? das kann ich nur, das weiß ich jetzt auswendig nicht mehr. Aber ich habe noch ein Büchlein über die Krtschedine, denn Krtschedin war ein Ort in der Nähe der Donau, in der Nähe auch im Bereich von Novi Sad, also Neusatz damals, nicht? Und das war also eine Gegend, die, sag mal, auch mit Weinbau zu tun hatte. Sie war wahrscheinlich aus dem Hessen. Und ich mich erinnere, dass man mal gesagt hat, in der Nähe von Darmstadt, was aber großes Fragezeichen ist. Die waren evangelisch, während die Sorgsche Familie war protestantisch. Also sind Protestanten, Katholiken, Lutheraner hat man sie damals genannt, nicht? Sind da angesiedelt worden. Auch andere Sekten wie Mennoniten und ja, Mormonen glaube ich nicht, aber Mennoniten glaube ich gab es schon noch. Ja, und protestantisch, was bedeutet das? Du hast mir mal irgendwas gesagt. Ja, Helvetisches Bekenntnis. das habe ich von meinem ältesten Bruder, der also behauptet hat, die Sorgs, die wären also das Bečmen, wo die Ansiedlung war, dass die immer helvetisches Bekenntnis Bezeichnet bezeichnet wurde wurde, als. ja, obwohl das vielleicht auch vielleicht eine Legende ist oder auch eine sehr. Es kann sein, dass wir als Protestanten aus der Schweiz Pfarrer hatten, denn in Deutschland gab es davon weniger. Ich weiß auch, dass es im Laufe der Zeit auch mal ungarische Pfarrer waren, die auch Protestanten in ihrem Land hatten. Ja, Calvinisten, Calvinisten eher vielleicht in Ungarn. Auch Calvinisten, nicht? Also das ist eben nicht irgendwie. Oder Zwinglianer. Kann man ja also nicht sagen, dass das urkundlich richtig ist. Ja. Kannst du mir als nächstes ein bisschen was über das Dorf erzählen? Ja, was ich so aus der Literatur kenne, weiß ich, dass man, sag mal, bei der Anwerbung der Ansiedler ihnen versprochen hat, dass sie also eine gewisse Landmenge bekommen, dass sie ein Pferd und eine Kuh und einen Pflug und was man so als Bauer als erstes braucht, um, sag mal, Land zu bearbeiten. Was man. Das haben sie gestellt bekommen. Das haben sie vom Staat bekommen. Was auch dann oft Eifersüchteleien der schon dort lebenden Serben gab, nicht? Was die so alles bekommen haben, um hier zu siedeln. Mhm. Es waren auch Bereiche, weiß ich, von Erzählungen im Bereich der östlichen Siedlungen im Banat, da waren ja zum Teil die angesessenen Familien oder Bauern umgesiedelt worden, um Ortschaften für die Ansiedler freizuhalten. Serbische Bauern mussten weg. Beziehungsweise ja, rumänische Bauern, die da waren, und da gab es mehr Differenzen zwischen den angestammten Einwohner und den Ankommenden. Es gab auch in der ersten Ansiedlung, die also um die 1700 und etwa 20 war, dass da auch viele Kriminelle, Diebe und so weiter eingeschleust wurden oder da mitgegangen sind und damit also kein gutes Sache war für die dort schon ansässige Bevölkerung. Es war immerhin also weniger weit als bis nach Australien dann später. Vielleicht wurde man früher aus der Haft entlassen, wenn man dort siedeln ging. Ja, und wie sah denn das Dorf so aus? Also wie muss ich mir so ein Dorf vorstellen? Also eigentlich so wie ein Pfälzerdorf. Wenn man in der Pfalz in ein normales Dorf geht, also nicht jetzt modernisiert ist oder so, dann findet man die Häuschen mit der Giebelseite auf die Straße hin, bestand aus zwei Fenstern und eine sozusagen Haustür und war also ein Dachform, normales Dach mit einem Grundstück, das in, wo man sagen, im Handtuchform rechteckig nach hinten eine Form eines Streifens von vielleicht 10 Meter Breite, schätze ich vielleicht auch 15, denn das Gehöft hatte sich dann immer so nach hinten in den Garten verlängert, nicht? Also zuerst war das Haus von etwa 3 Zimmern hintereinander und dann kam eine Sommerküche, weil man im Sommer sehr heiß war, musste man also mit der Küche außen irgendwo in einer offenen Herd. Nein, der Herd war ein normaler Herd, aber man hatte das einfach nur an 3 Seiten zugemacht, ja, also oben das Dach, beziehungsweise eine Hinterseite Wand und eine Nebenwand, und da war die Küche. Es war nach vorne hin offen zum Grundstück hin. Mhm. Dahinter kamen die Stallungen, also Pferdestall, Schweinestall, Hühnerstall, und dann kam der Garten. Dann war das Grundstück meistens der Gemüsegarten. Der Gemüsegarten, auch Obstgarten. Dann war es also Ja, Und nicht gleich Felder, die waren die Felder weiter weg. waren weiter weg, unter Umständen manchmal ein paar Stunden mit dem Pferd. Da konnte man, manche haben dann dort auf ihrem, wenn es ein größeres Feld war, mit sagen wir mal einem Hektar oder so, dann hatte man auch gerne dort ein kleines Häuschen hingestellt, damit man sozusagen für die Anfahrt, die vielleicht mehrere Stunden dauerte, dann dort sozusagen übernachten konnte, mehrere Tage, um dort auch, sagen wir mal, die ganze Bauernarbeit zu erledigen. Und auch Und Proviant so Proviant, ja, das, einzustellen, was ja, man genau. mitnehmen Ja, musste, genau, das etc. hat man dann alles mit einer Fuhre dann gebracht. Das war das Einfaches, war also eine, mehr oder weniger eine Toilette. Die Toilette war immer ein Plumpsklo, nicht? Auch im Haus selbst, wobei das nie im Haus selbst war, sondern eben meistens, ja, eben hinterm Stall. Es kann also schon sein, dass im Winter man 20 Meter machen musste, um auf die Toilette zu kommen. Und der Stall war hinten im Hof oder gegen die Straße, weil man Nein, mit nein, nein, nein, Fuhrwerken man hat ja, reinging das mit war dem ja so, dass Fuhrwerk. das Fuhrwerk, das Haus war vielleicht von diesen schätzungsweise 15 Meter Gesamtbreite, hat es vielleicht 5 Meter eingenommen und die anderen 10 Meter, vielleicht waren es auch etwas weniger, war dann die Ah. Einfuhr In den in Hof, in den den Hof. Garten. Der Hof war dann hinten dran, weil man hat ja auch gerne, was man hatte an Stroh und so weiter, nicht unbedingt in der Nähe des Hauses absetzte. Das hatte man schon wegen Brandgefahr weit weggesetzt, also ans Ende vom Grundstück. Ja. Ja. Und wie muss ich mir so die Die Straße, Straße, die vorstellen? waren relativ, also meine Erinnerung war, dass es also sehr breit war, obwohl man als Kind die Breite anders einschätzt als Erwachsene. Jedenfalls weiß ich, dass nach jedem Regen war der Weg für die Wagen, für die Pferdewagen meistens also ein Slalomlauf. Schlammig, ja, Schlammig, nun. ja, und immer auch hin und her, je nachdem, wo die Pfütze war, hat man dann ausgewichen, sodass der Weg dann nicht mehr gerade war. Aber es gab am Haus direkt einen Gehweg. Der war meistens mit Backstein gepflastert. Dann kam ein kleiner Graben und dann kam eigentlich die Straße. Ja, ich kann mir Und das um auf die vorstellen. Straße zu kommen, hat also jeder bei der Einfahrt eine kleine Brücke gehabt, wo er dann über den Graben auf die Straße fahren konnte. Und die Bäume vorher waren also vor dem Haus waren in der Regel Maulbeerbäume. Maulbeerbäume Ja. wegen des Kokons für die Seidenherstellung. Ja, hat man gleich noch Ja. diese Bäume benutzt für die Ja. Nachdem diese Seidenraupen-Kokon-Herstellung? Seide nicht mehr so benötigt wurde, hatte man dann diese Seidenraupen nicht mehr gezüchtet. Man hat die Bäume gehabt und hat also aus diesen Die Beeren dann Früchte, Schnaps gemacht, ja. Branntweinschnaps, der dann auch in unserer Familie, die alle Antialkoholiker waren, sozusagen immer präsentiert wurden bei einem Gastbesuch. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wie ist es denn jetzt noch? Sahen dann die serbischen Häuser ganz anders aus und waren die in einem eigenen Teil quasi abgetrennt? Oder Nein, es war an der war Straße gemischt, oder? total gemischt, aber es gab Gegenden, wo sagen wir, mehrere Häuser nebeneinander deutsche Siedler waren, dann gab es wieder auch Teile, wo mehrere Serben also nebeneinander waren. Also es war, ich würde sagen, ja, doch gemischt, nicht? Gemischt. Ich weiß, dass von meinem Onkel war der eine Nachbar ein Serbe und der andere waren Sorg, nicht? Also Hast du mir ja mal gesagt, dass eben dann sehr viele Sorg hießen in ja, diesem Dorf? durch diesen vier Brüder, die ja eben alle vier Sorg hießen, dann natürlich eine Nachkommenschaft hatten, die sich also auch nachher noch zwar nicht so dokumentiert hatte, dass man meinte, es müssen so vier Gesellschaften, also vier Clans sein. Ja, es waren dann nachher nur zwei Clans, meines Wissens. Die einen von meinem Vater, also Großvater und so weiter, die waren, ja, ob sie jetzt reicher waren als die anderen, kann ich nicht sagen, aber die anderen waren noch viel mehr kindreicher. Mhm. Also die waren dann Sadaka heißen, das sind die vom Adamsorg, wobei der Adam ein Nachkomme von dem einen, von den Vieren, die da gegangen sind, nicht? Und der war dann auch, die waren vielleicht in der Überzahl, weil die haben auch nicht den Bürgermeister gestellt, aber den Kirchenvorsteher, der Kirchengemeinde, ja, wie soll man sagen, Vorsitz. Ja, oder, ja, ja, Kirchengemeindepräsidenten. Präsidenten. Denn von der, also von unserer Seite war einmal, und zwar der letzte Bürgermeister in Richmond war eben einer von dem anderen Clan, also von unserem Clan, nicht? Und weil die viele Kinder hatten, wurden die ärmer, weil das Land immer aufgeteilt wurde. Ja, unter alle. Unter allen, nicht? Also jeder, selbst meine, also meine Mutter, von meiner Mutter weiß ich, dass sie, also was für ein paar, wie hat es immer geheißen, paar, also die haben nicht in Ahr und Hektar gerechnet, Morgen. Sondern mit Morgen, nein, nicht mit Morgen, mit Jucharten oder sowas, ist ja gleich. Mit Joch. Nicht? Da hat sie dann ein halbes Joch vielleicht gehabt. Als, da waren sie jetzt so acht bei meiner Mutter, da war sie die zweitjüngste. Und die hat dann auch noch was abgekriegt. Als, ja, zumindest mal dann, als sie geheiratet hat, nicht? Hat sie dann auch was gekriegt. Meine Frage zielt dahin, es gab kein Erstgeborenen- oder Letztgeborenenrecht, dass einer quasi alles bekommt und die anderen das auszahlen ist mir musste. Völlig unbekannt. Es ist auch so gewesen, dass man immer dafür gesorgt hat, schon, also der Vater aller hat natürlich geguckt, dass er seinen Söhnen genug Feld übergeben konnte. Und auch den Töchtern entsprechend der Heirat, nicht? Wen sie dann geheiratet haben. Nicht? Wenn sie einen Reichen geheiratet haben, der mehr Hektar hatte, dann war man schon geneigt, dann der Tochter das wenige, denn die haben ja genug Feld. Nicht? Also da hat man schon geachtet, dass man das, aber irgendwann hat mein Vater erzählt, es wäre doch nicht mehr gegangen, dass man so viele Kinder hat und dann alles verteilt. Denn es war kein Feld mehr da, um zu kaufen. Es hat dann natürlich, die Serben haben natürlich noch Felder gehabt, die sie dann auch gerne verkauft haben, um Geld zu haben und haben es dann, ja, wie man vielleicht geglaubt hat, dass sie es versoffen haben. Nicht? Denn die jungen Serben haben dann immer sich gewundert, wieso die Deutschen so viel Feld haben und sie nicht. Weil es auch verkauft wurde. Weil alles verkauft worden ist, nicht? Und sie haben dann als Nachkomme kaum noch Felder, die also in einer serbischen Hand ist, nicht? Sehr gut, können wir uns schon sehr viel vorstellen. Ein Thema möchte ich noch ansprechen für diesen ersten Teil, und zwar diese verschiedenen Sorgs haben einander mit Übernahmen unterschieden. Ja, das ist das, ja. Wie meinst du das übereinander? Ah, ja, weil alle Sorg hießen. Ach so, ja, da musste man aufpassen, ja. Weil ja viele Sorg hießen. Also zum Schluss, als wir dann geflüchtet sind, dann waren ja die Hälfte der Deutschen, hießen Sorg. Und da musste man, das hatte schon mein Großvater gewusst, dass es da Probleme gibt und hat also seinen Söhnen verordnet, sie dürfen keine Einheimische. Einheimische, also aus diesem Dorf Frauen heiraten. heiraten. Sie müssen raus, weil zu viele Sorg sind und da könnte sagen wir mal, eine In ja, Zucht. Inzucht entstehen, nicht, dass Das man, nicht gut ist. es hat auch schon selbst eine Schwester von mir, also eine Tante von mir, hat ja auch einen Sorg geheiratet. Nun war der Sorg allerdings weitläufig meines Wissens bekannt, weil der, den sie geheiratet hat, war eben ein Sohn einer Familie, die ganz von einem anderen Ort war. Also es kann sein, dass das schon wieder einer ist, der dann von diesem Ort weiter weggegangen ist und dorthin geheiratet hat. Und so praktisch gab es schon eine Frisches Bestechung, aber Blut. das war schon ein seltener Fall. Ne? Es gab Leute, die man dann schon gar nicht mehr als Sorg angesprochen hat, sondern eben Ja. wegen der Vielzahl der gleichen Namen hat man dann immer noch einen Nicknamen gehabt. Und ich weiß noch vom Nachbarn meines Onkels, den hat man immer Neuner genannt. Das sind die Neuner. Habe ich gemeint, ja, die heißen Neuner. Das gibt es ja auch. Neuner, es gibt Leute, die heißen 20er oder sowas, nicht? Also das hat sich dann nachher herausgestellt, allerdings erst nach der Flucht, dass diese Neuner auch Sorg heißen, nicht? Und du hattest Das immer ist, gemeint, ich als habe immer Kind, gemeint, die heißen Jugendliche. Neuner. Ja. Es gab auch dann so Unterscheidungen, dass man sagte, ja, also das ist der Johannes Hans. Also da war da inne einer, der Vater hieß also Johannes und dann gab es da wieder einen Johannes, aha, das ist nun Johannes sein Johannes, also Unterschied. Oder das ist Schullehrers Peter, na Peter war nicht gerade ein typischer Name, aber Heinrich, ja, Heinrich, oder der eine hat im Ersten Weltkrieg oder irgendwann auch vielleicht früher einen Arm verloren. Wann weiß ich nicht, vielleicht war es auch ein Unfall. Jedenfalls hieß er immer der einarmig Adam. Dass man Nicht? den auch unterscheiden Unterscheiden, weil es konnte. genug Adam-Sorg gab. Ja. Nicht? Als Und ganz letztes möchte ich für diesen ersten Teil noch fragen mit den Vornamen. Da hast du mir auch erzählt, dass es verschiedene eben. Vornamen gab. Und diese Namen war auch so die Idee meines Großvaters, seinen Söhnen Namen zu geben, die es im Dorf noch nicht gab. Nicht? Und das war nämlich der Martin, mein Vater, als ältester Sohn, der hatte dann, also war der Einzige, der Martin hieß. Der andere, der Matthias, war auch der Einzige. Der Nikolaus war auch einer. Und dann, ja, die sind mir jetzt gerade so spontan einfallen, alles Namen, die es überhaupt da noch nicht gab. Und das war auch sowas, damit man schon mal, Innovatives, ja. dass man eben schon eine Unterscheidung im Namen geben erreichen konnte, nicht? Wenn man, man, es war ja genug Auswahl, aber es war eben biblische Namen immer. Ich weiß, dass die evangelischen oder die Lutheraner sehr viel altbiblische, also sagen wir mal aus dem Alten Testament hatten, nicht? Die, Ja, der Adam zum ja, der Beispiel. Adam, genau. Also, da gab es auch nachher bei den Evangelischen, bei Nova Pasoa, das ist jetzt ein anderes Thema, aber die hatten dann alle einen Samuel, die haben einen David, die haben einen Joshua und die hatten also wirklich so Namen, die es eigentlich mehr so bei den Mennoniten gab Altbiblisch, oder so, ja. aus dem Alten Testament, Ja. beziehungsweise. Ja, eben keine. Ja, bei meiner Mutter muss ich sagen, da haben sie Namen auch gehabt von Königen, von den Kaisern, den Deutschen, weil sie ja Wilhelmine hieß. Wilhelm gab es auch bei meiner Mutter ihrer Seite, da gab es Wilhelm, da gab es auch schon einen Christian, da gab es einen Johann, nicht? Und auch einen Jakob. Und die Frauen hießen dann schon mal anders eben Wilhelmine, Katharina gab es auch im Batchman, aber da fielen mehr andere Namen auf, die mir sonst nicht bekannt waren. Gut, damit schließen wir die erste Sitzung der Erzählungen von Fritz Sorg über diese Gemeinschaft der Deutschen dort unten bei Belgrad in der Nähe. Also Fritz, guten Abend. Du wolltest zur ersten Sendung und zur ersten Aufnahme noch einiges Allgemeines zu den Auswanderungsbedingungen und so weiter ergänzen. Ja, Ja, gerne. also das ist so. Die Frage, warum die überhaupt ausgesiedelt sind aus der Pfalz, ist eigentlich ein politischer Grund. Die Muslime bzw. das, wie heißt es, Osmanische Reich, das hatte ja sich sehr weit im Südosten Europas, hat also viele Vorgedrungen. Eroberungen gemacht und dann auch eben dreimal vor Wien aufmarschiert und Wien belagert. Nach der dritten Belagerung wurden sie besiegt und haben sich dann im Laufe der kommenden Jahre zurückgezogen und das Land, was da übrig blieb, war relativ stark beschädigt, also verwüstet. Die Bevölkerung war stark dezimiert worden, sodass also Maria Theresia und ihr Sohn, das war der Josef II., ja, also ein Vorhaben in die Wege leiteten, um dieses Land wieder zu beleben, also zu besiedeln. Und da fanden sie natürlich in den deutschen Landen, also die Pfalz, die relativ arm war, Menschen, die man vielleicht da ansiedeln könnte. Um das zu machen, mussten sie natürlich jetzt versuchen, die Leute zu überreden. Da gab es also diese sogenannten Werber, die im Namen der Kaiserin Leute ansprach und eben mit Versprechung von Privilegien und so weiter auszuwandern und eben in diese pannonische Tiefebene anzusiedeln. Dazu musste man natürlich die Leute zusammenbringen, sie musste man dahin transportieren. Der einzige Weg war also die Donau. Deswegen spricht man heute ja von den Donauschwaben, obwohl es sind lauter Schwaben waren. Eher eine Mischung von Pfälzern, von Schwaben, von Bayern, von Hessen, alle die mehr oder weniger mit der Donau in Verbindung gebracht werden konnten, haben da mitgemischt. Und so kamen diese Auswanderwillige dann eben in Ulm, heißt es, zusammen und wurden dann auf einem Floß mit einem Haus, wie ich auch so auf Bildern gesehen habe, auf der Donau in dieses Ansiedlungsgebiet gebracht. Und sie waren Dabei, immer auch eben als Wehrbauern gedacht. ja, Es Moment, war und in der ja, das ist jetzt eine Pflicht. Sie waren verpflichtet, also wenn es mal einen Krieg gibt und so weiter, sie mussten sozusagen als Grenzdiener immer ein männliches Mitglied der Familie abstellen, mussten sie abstellen. Dafür hatten sie eben Privilegien, die die ansässigen serbische oder kroatische oder welche Nation auch immer da lebte, nicht hatte. Wie zum Beispiel, man hat also pro Jahr was für sich, wie viel, man sprach da von Klafter, also 2 mal 2 Meter, das heißt also 2 Kubikmeter Holz bekommen, je nach Familiengröße. Man hat also auch landwirtschaftliche kleine Geräte gekriegt und auch Vieh. Da muss man dann sagen, wenn man die Donau sich vorstellt, dann geht ihr ja bis zum Schwarzwald. Das heißt, wenn die Pfälzer jetzt da durch Schwaben kamen nach Ulm, haben ja die Schwaben ja mitgekriegt, ja, wo gehen denn die hin? Ja, da machen wir auch mit. Die Hessen haben da auch was Leuten hören, dann kamen auch Hessen mit und dann die in der in Bayern, die waren manchmal auch so unzufrieden und also sind alle da mitgegangen. Wenn man sich da vorstellt, wie es den Leuten gehen musste, wenn man in ein Land geht, von dem man eigentlich überhaupt nicht wusste, wo das ist, wie dort die Verhältnisse sind, die klimatischen Verhältnisse sind, einfach nur auf das Versprechen von der Maria Theresia zu hoffen, dass es gut sein wird, ist schon ein starkes Vertrauen, nicht? Denn heute würde man im Internet jedes Gebiet in irgendeinem Winkel der Welt sozusagen erkunden können, feststellen können, wie das aussieht, wie das Klima ist und so weiter. Die haben sich also da schon in ein Abenteuer gestürzt. Es war eben auch ein Risiko auf sich zu nehmen, weil man nicht so viel zu verlieren hatte, weil es doch eher die Eben, armen Leute genau, waren. ja. Und heute würde man sagen, es gab Push- und Pull-Faktoren. Ja. Die einen ist die Armut, die dich Ja, wegschiebt ja, und ja, ja. wegstößt. Und das andere sind Ja. versprochene Ja. Vorzüge, Steuererleichterung Ja, vielleicht, man Land könnte, vor allem auch man und so könnte schon weiter. sagen, dass also, es muss schon so arm sein, dass man sagt, also schlechter kann es so nicht gehen wie hier. Ja, Nicht? eben. Ja. Und das ist auch, ja, dass also eben dann die Ansiedlung, sagen wir jetzt in dem Ansiedlungsgebiet, war das dann so, dass immer, sagen wir jetzt Schwaben, echte Schwaben, Württemberger, nicht, hatten dann ein ganzes Dorf gebildet, ja, oder eben Pfälzer ein Dorf. Also wenn man da jetzt vor 50 Jahren hingegangen wäre, hätte man feststellen können, wenn ich da 3, 4 oder 5 Kilometer in ins nächste Dorf gehe, dann sprechen sie Schwäbisch oder in das andere sprechen sie Hessisch. Und so weiter, es war weniger gemischt, sondern immer waren es die gleichen, ja, Ursprünge im Herkunftsland. Nicht? Und das ist, ja, also was einem sonst aufgefallen ist, auch mir natürlich aufgefallen ist als Kind, dass man da wieder anders sprach, auch die Religion, wenn es also, sagen wir, Bayern waren, dann war der Ort auch katholisch, nicht? Und so war das also. Ja, und das ist jetzt, was ich über diese Besiedlung sagen wollte. Es ist auch noch zu sagen, dass man ja fragen müsste, woher weiß ich denn das, dass wir jetzt da aus der Pfalz kamen und nicht, ja, was weiß ich, vielleicht aus Hessen oder Sachsen, ja. Also jedenfalls ist es so, dass man ja die ersten Siedler, die in der ersten Hälfte, in der ersten, ja, das erste Viertel vom 18. Jahrhundert, die wurden ohne Registrierung in das Land geschickt und sind dann natürlich dort gar nicht angekommen, weil die ungarischen Fürsten, wo die gehört haben, da kommen Siedler, die gehen da in die pannonische Tiefebene, ja, die können wir auch gebrauchen. Ah, die siedeln wir gleich bei uns an. Deswegen gibt es dann nach der österreichischen Grenze etwa so bis zur früheren jugoslawischen oder jetzt serbischen Grenze ein Gebiet, das nannte man die Schwäbische Türkei. Das wurde also mit Deutschen besiedelt. Ein Hauptpunkt, Hauptstadt wäre so etwa Pécs, das Fünfkirchen, eine große deutsche Siedlung in diesem ganzen Gebiet. Die sind also gar nicht dort angekommen, Wo man sie wo man sie hinschicken hin wollte. wollte. Und dann hatte man offenbar dann, sagen wir mal, festgestellt, die zweite Besiedlungszeit, Welle. ja, hatte man ja dann in der letzten, im letzten Viertel des 19., des 18. Jahrhunderts, das war so um die 1780, die hat man alle in Wien registriert. Mit Name, mit Anzahl der Familienmitglieder und so weiter, sodass man ganz genau feststellen konnte, da ist eben der Sorg mit Sowieso, sowieso. Frau so und so und was weiß ich, 4 Kindern oder 5 Kindern, das weiß ich nicht mehr genau, eingewandert. Und so haben wir das praktisch über ein Wiener Archiv erforschen können. Wir nicht, aber von der Landsmannschaft her jemanden, der das feststellen konnte, wo wir hergekommen sind. Dann hätte ich noch eine Ergänzung zu den Häusern, die in dem Dorf, die ersten Häuser, die man da gebaut hat, waren alles Lehmhäuser. Zum Teil gestampft, das heißt, man hat die Wände eingeschallt und mit Lehm durchmischt, mit Spreu sozusagen zu einer Masse gemacht, die man dann eben in der Schalung eingestampft hat und so praktisch ein Lehmhaus gebildet hat. Die Dächer waren alle aus Holz mit Schindeln, also mit den einfachen Biberschwänzen, Platten belegt und waren also ein Satteldach. Es war der Nachteil, dass diese Lehmhäuser sehr feucht geworden sind von unten her, denn Lehm ist bekanntlich ja auch eine Erde, die sozusagen Wasser hochziehen kann. Das Grundwasser war relativ, wo man sagen, vielleicht 2 Meter unter der Erde gab das Grundwasser, sodass das Wasser hochgezogen wurde und hat diese Wände feucht gehalten. Sommer sind sie natürlich wieder abgetrocknet, aber sonst war es dann eine dunkle Fläche, wo man ganz genau sah, die Wand war etwa so bis 2 Meter über Erde feucht. Man hat diese Wände dann von außen mit gelöschtem Kalk gestrichen, weiß. Das war auch grundsätzlich eine Frauenarbeit im Frühjahr, das wurde jeden Frühjahr gemacht. Unterkellert war kein Bau, also kein Haus. Man hatte allerdings einen Vorratskeller, der vielleicht 1,5 Meter unter der Erde war. Da hat man dann, wo das Grundwasser, man beging also nicht ins Grundwasser, sondern oberhalb des Grundwassers konnte man so eine Grube mit einer Tür bedeckt, wo man mit einer Leiter runterging und Lebensmittel auch noch sammeln kühler konnte, kühler halten konnte. Man hatte eigentlich gar keinen Strom, das ist klar. Da hatte man also noch die Öllampen, die mit so einem Lampenöl, das war meines Wissens, war das also ziemlich flüssig, nicht sehr flüssig wie Öl und war klar. Damit hatte man solche Lampen. Tischlampen konnte sie mit dem Docht regulieren, das war das einzige Licht. Und was war denn noch zu sagen, dass man... Kannst du vielleicht noch etwas zu dem Haus, Einteilung, du hast was über den Sommerküche und das Grundstück so, und so weiter ja. gesagt, aber wie war das mit den Zimmern, du hast mal vom Salon gesprochen. Ja, gut, also eins muss man noch sagen, die Küche war ja eigentlich ein offener Schuppen. Nicht? Der bestand aus einem Bretterwänden und eben einem Dach, auch wieder mit Dachziegeln und eben offen, weil es ja sehr warm war und wenn die Küche sowieso, wenn man da Feuer gemacht hat, also einen Herd hatte man immer, vielleicht am Anfang irgendwie so ein Erdherd, weil man ja auch Brot backen musste und zu meiner Kindheit habe ich gesehen, dass jeder Bauer noch immer Brot in einem Back, ja, das war also außerhalb des Hauses, so ein gewölbtes Gebilde, das hatte man damals mit Maisstängel eigentlich befeuert und da hat man sein Brot gebacken. Ja, ich glaube, fast jede Woche wurden da Brot gebacken. Jeder hat sein jede eigenes. Jeder hat sein eigenes. Eigene. Nein, da hatte man ja noch keine. Ja. Und das war auch so, dass die ersten Siedler, also von 1720 rum, da waren es hauptsächlich Bauern. Und die zweite Siedlung, man hatte gemerkt, man braucht auch Handwerker, da waren auch schon viel mehr Handwerker dabei. Und die Familien, oder sagen wir die von meiner Mutter, die Verwandtschaft, ja, die waren alle Handwerker. Da war keiner Bauer, aber jeder hat immer etwas noch Felder gehabt, die er dann noch eben, wenn er kein, also die er noch bearbeitet hat, nicht? Also hatte zum Essen hat er immer gehabt, nicht? Weil jeder noch immer seine Schweine haben konnte und sein Feld für, also zumindest mal Mehl und Mais. Und ja, der eine war Wagner, einer war Schneider bei meiner Mutter, ein Onkel Schneider, ein Onkel Stichler, ein Onkel Wagner, einer, der war, was ich nicht erwartet habe, aber damals war der Bader, also der Friseur, auch eine Zunft, die man respektiert hat. Jetzt waren wir noch bei der Hauseinteilung und der Zimmereinteilung. Ja. Dieser Raum, der nur für Gäste was gebraucht wurde. Ach so, ja, da war das der erste Raum, der zur Straße hinging. Den nennt man den, das war das Extrazimmer. Das Extrazimmer, das haben wir als Kinder nie, also kaum drin sein können oder drin sein dürfen. Das war immer gespart für Gäste. Und ja, ich mag mich nicht erinnern, dass so viele Gäste gekommen sind, die übernachtet haben, aber meine, wenn man Verwandtschaft von woanders bekam, dann war das immer mit dem Fuhrwerk ja doch Stunden, sodass man eigentlich, wenn man wirklich sich unterhalten wollte, eine Nacht mal einschieben musste, letztlich also eine Nacht übernachten musste. Ne? Und dann, da was gab es noch für Zimmer? Ja, und dann wollte ich noch sagen, dass also die Wassergeschichte, jeder hatte seinen Brunnen. Und einen Brunnen, der in der Regel früher alles so als ein, wie soll ich sagen, so ein Galgenständer. Ein Ziehbrunnen. Ein Ziehbrunnen, wo dann so ein riesen Schwengel. Raushing, also ein Schwengel, und dann hatte man da einen Eimer dran gehangen, nicht? Und dann hatte man sozusagen am anderen Ende mit Stein etwas den Schwengel beschwert, damit man. Man musste mit Gewalt muss man runterziehen. Und wenn dann der Eimer voll war, dann war es leicht, weil das Gegengewicht mitgeholfen hat, den Eimer hochzuholen. Ich kann mich erinnern, wenn ich so abschätze, vielleicht 2 bis 3 Meter unter Niveau war dann schon Wasser. Und sehr klares, kühles Wasser. Wir hatten nicht so, da braucht man relativ viel Platz für sowas, nicht? Für so einen Ziehbrunnen. Wir hatten also über dem Schacht des Brunnens war da so ein abgedecktes Häuschen mit einem riesen Rad, das man dann drehen konnte. Da hat man damit den Eimer runtergeworfen oder runtergelassen, nicht? Ihn gefüllt und dann ebenso mit dem Rad hochgedreht und ausgeschüttet. Dieser große Ziehbrunnen war ja eher ungarische Art. Ja, ja. Gut, das war da überall so. In der Ebene, da hast du nur solche Brunnen gesehen, draußen sowieso, wo ja das Vieh hingetrieben worden ist. Das hatte ja auch immer Wasser gebraucht und da waren immer diese großen Galgen. Ich habe das immer so als Galgen gesehen, nicht, wenn er nicht in Betrieb ist. Ja, das war das eine. Was habe ich noch vom Haus sagen wollen? Das habe ich jetzt schon die gesagt. Die Räucherkammer haben. Ja, das war ja. Jedes Haus hatte seine Räucherkammer gehabt. Und zwar war das so, dass der Kamin, den man im Hause hatte, da war ja der Herd angeschlossen. Also Kamin im Sinne, ja, man hatte je nach Reichtum hatte man ja auch Kachelöfen. Und diese Kachelöfen, aber keinen offenen Kamin habe ich nirgends gesehen. Aber einen Kachelofen haben manche gehabt, das weiß ich von meinem Großvater, der hatte einen. Und dann hatte man dann den direkten Zug nicht gleich in den Schornstein reingebracht, sondern mit einem Knick im Dachgeschoss war dann noch eine Kammer dazwischen, wo der Rauch über die geräucherten Schweineschenkel, ja alles, was man am Schwein eigentlich, nein, nicht alles. Manches hat man auch eingelegt. wenn ich mich so erinnere, die Koteletts und so weiter, die Rippenstücke, die waren eigentlich alle in einem, wie nennt man, Salzlache, in einer Lake gepökelt. gepökert, jawohl. Ja. Aber es gab Es gab Fisch, Räucherschinken zum Beispiel jawohl, oder Schinken war Räucherwürste. alles geräuchert, es waren geräucherte Würste, ja, die hat man alles als damit sie überhaupt Ja. hält über die Zeit. Denn man hatte sonst keinen Kühlschrank oder Und so, wie nicht? viele Schlafzimmer muss ich mir dann da Ja, vorstellen in gut, dem also das war Haus? dann so, dass man ja eine Winterküche hatte. Im Anschluss an ans Extrazimmer kam eine relativ kleine Küche, die aber groß genug war, um da drin zu essen. Also man würde sagen, es war eine Esszimmer und Küche, ein Raum vielleicht von 15 Quadratmeter, würde ich schätzen. Und dann kam die Schlafstube, da waren dann meistens zwei große Betten drin, extra. Und wir hatten dann noch ein anschließendes Zimmer. Also es ging, man ging immer durch, man hatte keine Verbindung nach außen, sondern immer, man ging in die Küche rein, da ging es links die Schlafräume und rechts das Extrazimmer. Und ein Wohnzimmer kann ich mich eigentlich nicht erinnern im Dorf. Die Häuser hatten ja auch alle einen Vorbau, einen sogenannten, wie würde man sagen, Eine Veranda. eine Veranda, ja, da waren die Stützen und das war dann auch im Trockenen. Da hatte sich im Sommer sowieso alles abgespielt, da hat man auch gegessen. Der war bestimmt 2 Meter breit, der noch mit dem Dach verbunden war. Vorne waren Richtige dann so Veranda. Holzstützen. Manche haben die Stützen gemauert, da waren da schon reichere Leute. Und es war immer so, diese Ebene des Fußbodens war etwa immer gut knapp 1 Meter hoch über der Erde. Also Also man hat kleine Stufen rauf immer auf zwei diese Stufen, Veranda. immer ein paar Stufen rauf, dass man auf diese Höhe kam, nicht? Dann allerdings, wenn dann das letzte Zimmer, wo es einmal dann anschließend die Sommerküche war, die war dann direkt auf der Ebene des Geländes. Und in Ja, welchem Zimmer haben dann Kinder geschlafen? Gut, also ihr ich wart kann nur mich zu nicht zweit erinnern, im gleichen Alter. ich habe ja da ja nie gelebt in so einem Dorf, aber meine Brüder, ja, die waren wahrscheinlich dann in diesem, ja, vorher in der Wiege im Schlafzimmer, vielleicht bis 5 Jahre. Ich weiß von meinem Vater, der war froh, als er nachher, glaube mit 16 oder 17 durfte er dann im Stall schlafen. Da war so eine Koje, das war warm, hat er gesagt. Und er war dann allein im Zimmer. Und da hat er sich immer gefreut, weil er eben da manchmal so bei Lampenlicht da Lesen. lesen konnte, nicht? Wobei er als Junge, wie mir gesagt, da haben sie zu dritt eine Lesegruppe gebildet. Und da habe ich mal gefragt, wie viele Bücher habt ihr gehabt? Ja, er meint 3 Bücher. Aha, gut. Aber das konnten Sie dann in Ruhe dort ein Er bisschen konnte lesen. seine Ruhe leben. Ja, und waren dann völlig, habe ich gesagt, du musst doch gerochen haben. So, ach Gott, das war nicht so schlimm. Das war im Pferdestall, da war es nicht so wie im Kuhstall, nicht? Also Pferdestall war es schon angenehmer, aber es war immer schön warm, nicht im Winter. Jetzt hast du Ja. mehr oder weniger alles ergänzt noch zu Was diesen habe ich alles allgemeinen ergänzt? Ich muss mal Sachen, sehen, ob ich da das. mehr. Ach so, ja, da war ja mal die Rede im ersten Teil, dass da Bäume waren. Die Bäume waren ja alles Maulbeerbäume. Wie kommen die Leute jetzt dazu, da alle Maulbeerbäume zu pflanzen? Das war dann so, das war dann in der 18., 19. Jahrhundert, hat mein Vater erzählt, kam die Seidenraupe auf. Das heißt, man hatte Seidenraupen gebraucht und da hat man, also in vielen Orten, hat man dann den Bauern angeboten, sie bekommen die Bäume, sie sollten sie pflanzen und die Maulbeeren schütteln. Nein, die Spinner, diese Seitenspinner. Seidenspinner, die sollten sie dann ablesen von Ja, den die Bäumen oder Kokons. runterholen und sie einschicken. Das heißt, da werden sie abgeholt, Die wenn die dann so Kokons, weit, die ja. Kokons wurden dann ab, von der Firma, die auch die Bäume Pflanzung veranlasst hat, nicht? Und dann so vor dem Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich das überhaupt hat's aufgehört mit diesen Sorten. Das wurde dann irgendwo viel billiger oder weiß auch nicht, wahrscheinlich aus China alles dann gekriegt und das war dann gar nicht mehr so interessant. Die Bäume waren da, dann da waren ja auch Beeren drauf. Die Beeren waren so etwa daumengroße Beeren So ähnlich Zapfen. einer Brombeere oder Erdbeere, nicht? Sehr süß, in blauer Farbe, in schwachroten Farbe und eben auch in weißer Farbe. Davon hatten wir auf der Straße drei dunkle, also rote und ja, und schwarze und einen großen Baum mit weißen. Die waren sehr süß. Da weiß ich noch, dass ich da oft in einem Gabel ja saß und hat mir das so von der Hand wie so ein Affe die Beeren gegessen. Was hat er mit den Beeren gemacht? Also als sie dann reif waren, hat man den Baum geschüttelt, also nicht abgelesen, sondern einfach nur geschüttelt und hat dann Schnaps gebrannt. Das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber kein Branntwein. Branntwein ist ja von Wein, von Trauben. Das war also Ein Obstschnaps. ein Obstschnaps, Ein nicht? Obstschnaps. Glasklar. Und den hat man dann eigentlich, obwohl in unserer Familie niemand, sagen wir, den Schnaps selbst getrunken hat, aber wenn Gäste kamen, war es Usus, dass die also zumindest mal mit einem Schnäpschen zunächst einmal begrüßt wurden. Und dann war es auch mehrfach länger die Begrüßung, nicht? Und so Kompott oder Konfitüre aus diesen Nein, kann mich nicht Malbeeren. erinnern, dass man da vielleicht dann, habe ich das als Kind nicht mitgekriegt, vielleicht hätten meine Brüder mehr erzählen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas gemacht hat. Irgendeine machte ja auch mit Brombeeren und Erdbeeren was, die waren ja süß, die müssten ja auch geliert werden können, um eine Marmelade zu machen. Ne? Als Marmelade war das meines Wissens mal, die ich nicht mochte, wenn ich da zu Besuch kam, da hat man immer gleich ein, ja, willst du ein Marmeladebrot? Ja, habe ich dann gesagt, aber dann bekam ich so ein, das heißt Attichbrot. Das war dann eine schwarze Masse, die da drauf geschmiert wurde. Das war Attich, aber ich habe nie rausgekriegt, ob das vielleicht nicht Wacholder, die Holunder. Holunder, Holunder Holunder könnte vielleicht sein, war oder wir was, müssen es war ein auf dem eigenartiger Internet Geschmack, schauen. den ich Nicht dann überhaupt machen. nicht mochte und meistens das Brot dann ja nicht ganz aufgegessen habe, sondern auch irgendwo beiseite geschafft habe. Also das war etwas, was ich nicht mochte. Ist das gut mit den Ergänzungen jetzt zum ersten Mal? Dann Ja, kommen wir nächstes Mal dann zu einem anderen können wir Thema. gerne. Dankeschön.